Kundgabe 4319. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.05.1948. Kommen des Herrn in größter Not. Ich werde euch zu mir holen aus tiefster Bedrängnis, wie ich es euch verheißen habe. Die Not wird groß sein, und wer euer Schicksal verfolgt, der wird erkennen, dass nur die Kraft des Glaubens euch aufrecht erhält. Denn sonst wäret ihr zu schwach, standzuhalten den Drohungen und Gewaltmaßnahmen der Feinde, denen ihr schutzlos ausgeliefert seid. Doch nur schutzlos von Seiten der Menschen. Ich aber stehe als Schutz neben euch. Und diese Gewissheit muss euch gegen alle Anfeindungen unempfindlich machen. Nur eine kurze Zeit dauert diese große Not. Dann komme ich selbst, die Meinen zu holen in mein Reich und sie vorzubereiten auf das Leben im Paradies auf der neuen Erde. So euer Glaube stark ist, so ihr jedem Wort von mir Bedeutung beilegt, wird die letzte Not für euch vorübergehen. Und in der Hoffnung auf mein baldiges Kommen werdet ihr alles mit Gleichmut ertragen und mich erwarten. Und ich komme ganz gewiss. Ich lasse die Meinen nicht in der Not. Ich werde kommen, wenn irdisch kein Ausweg mehr ersichtlich ist. Ich werde ganz plötzlich erscheinen, nur den Meinen sichtbar, und alle zu mir rufen, die mir treu sind. Und es wird ein Jubeln und ein Jauchzen sein unter den Meinen, die mir voll Seligkeit zueilen und ihre Hände zu mir erheben werden. Wer glaubt, der wird selig werden, denn er wird ausharren, und ob die Welt voller Teufel ist. Er weiß, dass die Stunde der Rettung kommt. Er weiß, dass ich ihn nicht verlassen werde und dass alle Teufel machtlos sind gegen mich. Und er harret auf mich, und seinen tiefen Glauben lohne ich ihm mit dem höchsten Preis, mit einem neuen Leben im Paradies auf dieser Erde. Warum ich ihn nicht zu mir nehme ins geistige Reich? Wer diese letzte Glaubensprobe besteht und mich erkennt, der ist geeignet dazu, den Stamm des neuen Geschlechtes zu bilden, und aus ihm wird hervorgehen, eine neue Generation, denn die Erde soll wieder belebt werden, und zwar mit Menschen, die geistig weit vorgeschritten sind und ein Leben führen für mich und mit mir. Und diese Menschen will ich selbst mir ziehen. Ich weiß um den Reifezustand aller Menschen, besonders aber derer, die am Ende für mich streiten, wieder den Satan. Und solche Menschen benötige ich als Stammeltern für die neue Erde. Ich werde sie segnen, körperlich und geistig, und die neue Erde wird zum paradiesischen Aufenthalt für sie werden. Kinder und Kindeskinder werden in inniger Verbindung mit mir stehen, und das Menschengeschlecht wird voller Liebe sein. Wieder beginnt eine neue Entwicklungsperiode mit dem als Mensch verkörperten Geistigen, das nahe vor der Reife steht und zu mir hinstrebt mit Verlangen und die letzte Seelenreife schnell erreicht auf Erden. Denn die letzte Zeit auf der alten Erde hat das kurz vor der Verkörperung als Mensch stehende Geistige sehr rasch ausgereift, weil der Kampf zwischen Licht und Finsternis von ihm gespürt wurde und die letzte Zerstörung der alten Erde das Geistige für kurze Zeit freiließ, was ihm, da es noch nicht die Reife zur Freiheit besaß, Qualen bereitete, so dass es die neue Verformung wohltätig empfindet und mit Eifer zur Höhe strebt, wenn auch im Vorstadium unbewusst des Erfolges. Und darum werden die Menschen auch in wunderbarster Harmonie leben mit allen Schöpfungen der Umwelt. Stein, Pflanzen und Tierwelt wird sich voll und ganz den Bedürfnissen der Menschen anpassen. Es wird tiefster Friede sein, in der Natur wie im menschlichen Herzen. Es wird eine beglückende Zweisamkeit mit mir, die Menschen zu seligen Geschöpfen machen. Meine Liebe wird ihnen alle Wege ebnen, und ihre Herzen werden mir entgegenschlagen, in heißester Liebe, und alle Not wird vergessen sein. Und diese Zeit ist nicht mehr fern. Bald werde ich selbst kommen und meine Brautgemeinde holen. Bald wird die große Not überstanden sein, denn meine Verheißung muss sich erfüllen. Ich werde wiederkommen in den Wolken, die meinen zu holen und zu richten, die Lebendigen und die Toten. Amen.